Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen auf Agora. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Mhm. Ich bin Nathan. Mhm. Ich weiß nicht, ob du einen Vornamen nennen möchtest. Musst du nicht. Kannst du, wie du möchtest. Nenn mich Dirk. Dirk? Alles klar. Ja, willkommen Dirk. Was ist das Thema, über das du diskutieren möchtest? Das Thema. Kann ich kurz mal überlegen? Ja, klar. Suizidversuche und Schule. In was? Sorry. Suizidversuche und Schule. Also wie die Schule damit umgeht, wie Lehrkräfte das sehen, wie die Pädagogen damit umgehen, wie das Kind hinterher aus- oder wieder eingegrenzt wird. Inklusion auch in dem Thema. Das würde ich wählen wollen. Gerne. Deswegen. Interessantes Thema. Was würdest du dir wünschen, wenn du so einen Fall in deiner, ich sag mal, Familie, Bekanntschaft, Nähe, Umgebung hast? Was ist dein Eindruck, was denkst du, wie würden die Leute damit umgehen? Wie würden die Schüler damit umgehen vor allem? Die Schüler? Oh, hier, das ist ja nochmal so eine Sache. Gerade das letzte Mal auf das Thema Mobbing bezogen auch. Ja. Es gibt ja auch diese typischen Ritzi-Ritzi-Sprüche. Ja. Was ist so deine Aussage dazu? Ja. Okay, erstmal, was schätze ich, wie würden Schüler damit umgehen? Schüler in welchem Alter? 15, 16, 17. 15, 16, uiuiui. Okay. Also alle, sagen wir so, halbstarke. So ruhig das Alter, so wie der Junge gerade auch. Also ich glaube, okay, also Teenager können grundsätzlich unglaublich gemein sein, aber ich glaube, bei einem Suizidversuch schlägt das in den allermeisten, bei den allermeisten um, glaube ich. Ich glaube, die allermeisten, also kommen wir auf die Situation an, wenn jemand eh schon gemobbt wird und es daran liegt, dann ist es natürlich eine besonders schwere Situation. Wir gehen mal davon aus. Davon gehen wir aus, okay. Alles klar. Ist bei mir jetzt nicht so, aber wir gehen mal davon aus. Ja, okay. Das ist dann sozusagen der härteste Fall. Ja. Ich glaube, ab dem Moment hast du, ich sag mal, sagen wir 95% der Teenager würden ab dem Moment merken, oh Mist, und zurückschalten, wäre meine Schätzung. Es kann 5% der Fälle sind halt Leute, die selber tiefgreifende Probleme bereits haben oder so und halt da einfach dann irgendwie so Sprüche rauslassen von wegen, ey, ich will jetzt nicht reproduzieren. Das wäre meine Schätzung. Ich glaube, also Teenager können unglaublich gemein sein, so im Umgang miteinander oder so halt so einfach unglaublich, also gerade Teenager-Jungs, vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung, weil ich halt als Junge in der Schule war, keine Ahnung, können halt, glaube ich, wirklich unglaublich hart sein. So. Ja. Aber ich glaube, dass das in den meisten Fällen in so einer Extremsituation kippen würde, weil es der Kern davon nicht irgendwie Menschenhass ist oder sowas, sondern da andere Gründe hinterstecken, sondern Austesten gegenseitig. Also sagen wir mal, es geht einfach weiter. Es geht einfach noch schlimmer weiter, wird noch heftiger, dann kommen die Sprüche, hast es nicht geschafft, probier es doch nochmal. Was würdest du dir da wünschen? Was denkst du, wie sollte die Schule reagieren? Denkst du, es gibt da genug Hilfe? Auch elterntechnisch, jugendamttechnisch. Ist das schon ein Kind, ein Grund, ein Kind aus der Familie zu nehmen, um es eventuell in einem anderen Umfeld zuführen zu können? Welches Kind? Das suizidale Kind, sag ich mal. Okay. Also, wir gehen davon aus, dass die Eltern nicht die Schule wechseln oder nicht viel unternehmen oder sowas? Nicht oder? Können, sagen wir einfach mal. Nicht können. Sagen wir einfach mal so. Dass wir gar nicht erst die Schuld bei den Eltern suchen können. Ja, okay. Aber ich meine, das ist ja, weil sonst hätte ich halt gesagt, naja, dann sollen die Eltern halt das Kind die Schule wechseln lassen. Ne? Also, das heißt, also ich kenne die genauen Statistiken nicht. Nach dem, was ich so höre, scheint mir das Kind aus der Familie zu nehmen, auch recht risikoreich zu sein, je nachdem. Die Frage ist, was die Alternative ist, ne? Also wenn es schlimm genug ist. Aber deswegen würde ich sagen, das würde ich recht spät als Maßnahme ansetzen. Ja. So. Bist du der Meinung, Eltern sollten sich vielleicht auch verschulden, um sowas dann zu ermöglichen? Wenn ein Umzug sonst nicht möglich wäre? Kredit aufnehmen, eventuell das Haus belasten zusätzlich, was noch vorhanden ist? Um Umzug durchzuführen oder um so. Um das machen zu können, was sie sonst nicht können. Ja. Ja, die Frage ist, wenn du sagst, sollten sie das tun, ist die Frage, was meinst du damit? Sollte es eine rechtliche Verpflichtung geben oder ohne rechtliche Verpflichtung, finde ich, ich würde mich so verhalten oder irgendwas? Das sind halt viele Graustufen. Also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, ab dem Moment, wo ein Kind in so einem Umfeld ist und sogar das nichts daran ändert, wie das Kind behandelt wird, ist die Situation innerhalb des Umfelds, glaube ich, nicht mehr rettbar. Ja. Das heißt, das Umfeld muss gewechselt werden, zwangsläufigerweise. Und insofern würde ich natürlich sagen, die Eltern sollten das tun. Erstmal in dem schwachen Sinne, ich finde, sie haben sozusagen, ich würde es tun oder sonst was in die Richtung. So, Eine weitergehende Frage wäre dann halt, sollten sie in irgendeiner Form dazu verpflichtet werden oder dazu angeregt werden oder so? Dann hätte ich dir zwei Optionen, würde ich dir bieten. Ja. Die erste Option wäre, sie werden verpflichtet, sich zu verschulden, damit, um das zu ermöglichen im Notfall. Oder sie werden verpflichtet, dass ein Elternteil dauerhaft mit in die Schule geht. Im Schatten, im Hintergrund. Was würdest du sagen, ist besser und was sollte gemacht werden? Aber bei der einen Option sind die Eltern verschuldet, haben eventuell ihr Leben verkackt, wenn das Kind später ausgezogen ist. Bei der anderen Situation könnten die Eltern einer von beiden auch so einen gut bezahlten Job verlieren. Das heißt, im Endeffekt, egal welche Situation man wählt, finanziell ist hinterher genauso wie dadurch auch sozial, weil die Anbindung nicht mehr da ist, durch das finanzielle Fehlen, der Arschkarte. Aber was sollte man wählen? Warum? Ja, also von den beiden Optionen, solange einem nicht noch eine dritte bessere einfällt, das sehen wir erstmal außen vor, würde ich ganz klar die erste bevorzugen. Also ich gehe davon aus, dass die Verschuldung stattfindet, um das Umfeld zu wechseln. Mhm. So, weil ich glaube, ein Elternteil, das mit in die Schule geht, ehrlich gesagt, wird dann nicht, also es wird natürlich unmittelbar in Gefahrensituationen eingreifen können, aber es wird letztendlich, die Schulzeit wird trotzdem eine Qual sein für das Kind. Ja. So, weil entweder die anderen Schüler finden indirektere Wege, ihn irgendwie eins auszuwischen. Gerade heutzutage digitaler Raum, sonst was. Das ist ja sowieso. So, ne? Da bringt es auch nichts, wenn das Elternteil neben dir steht. Ja. So, und jetzt muss ich dann noch eine Frage draufsetzen und dann kommen wir zur eigentlichen Diskussion. Okay. Sollte das Kind später verpflichtet werden, die Schulden der Eltern mit abzuarbeiten, weil es diese verursacht hat, indirekt, böse gesagt durch Eigenverschuldung, böse gesagt, jetzt mal ganz, ganz böse gesehen. Nö. Und was? Ich meine, wenn ich beispielsweise, keine Ahnung, wenn ich als Teenager anfange, meinetwegen mache ich massenhaft, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, ob irgendjemand dafür noch verklagt wird, aber sagen wir, ich habe massenhaft illegale Downloads und sonst was und es kommt eine Klage rein und meine Eltern müssen keine Ahnung wie viel blechen. Ja. So, das klingt jetzt doof, aber da gibt es keine rechtliche Verpflichtung, dass das Kind da irgendwas leisten muss und das ist, liegt daran, dass die eben noch nicht sozusagen in dem Umfang rechtskräftig... Und im Umkehrschluss, wenn die Eltern einfach 2-3 Jahre warten, bis das Kind volljährig ist und das Kind verklagen? Wir nehmen mal wirklich an, es gibt diese Möglichkeit, das Kind zu verpflichten und es würde so kommen. Was wäre da deine Meinung dazu? Und was denkst du, wie würde das auf die Beziehung der Eltern und Kind eingehen? Moment, es gäbe die Möglichkeit, das Kind zu... Es geht, über welche Verpflichtung reden wir gerade? Über die Verpflichtung, die Schulden der Eltern mit abzubezahlen, weil es diese ja indirekt mit verursacht und verschuldet hat, wenn man es ganz böse sieht. Ja. Es gäbe die Möglichkeit, das Kind hinterher zu verpflichten, für die Eltern mitarbeiten zu müssen, um diese Schulden wieder abzuarbeiten, die durch diesen Umfeldswechsel und auch durch diese Hausbelastung und alles entstanden sind. Dass das Kind hinterher verhaftbar gemacht wird, du bist schuld, du hast unsere Zukunft versaut, du musst mit blechen. Ja, und was war die genaue Frage? Was die genaue Frage ist jetzt, was hältst du davon und was denkst du, wie beeinflusst das die Beziehung zwischen Kind und Eltern? Okay, ich halte davon überhaupt nichts. Mhm. So. Und ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob es die, also von Seiten der Eltern beeinflusst es, glaube ich, die Beziehung gar nicht wirklich, weil die Beziehung muss bereits im Eimer sein, damit das überhaupt passiert. So, von Seiten des Kindes, je nachdem, wie sich die Eltern vorher verhalten haben, ist das natürlich, ich sag mal, das endgültige Zeichen, dass da nichts zu holen ist. Was denkst du, macht das psychisch mit dem Kind? Wenn es dann wirklich sagt, ciao, Kontaktabbruch und alles, nachdem so eine Vorgeschichte schon vorhanden ist? Kompletter Einsturz. Aber also, wenn der nicht schon vorher stattgefunden hat. Ja. Hat das Kind dann hinterher das Recht zu sagen, ihr seid schuld oder nicht? Mit dem Kind gegenüber? Hat das Kind hinterher das Recht zu den Eltern zu sagen, ihr seid schuld? Ihr habt zwar für mich das und das getan, aber jetzt macht ihr weiter, anstatt mich einfach leben zu lassen. Halt schuld am Mobbing? Nein, ihr seid jetzt schuld. Wenn diese ganze Situation zerbricht, die Eltern kommen an, wir möchten jetzt das Geld zurückhaben, die haben es jetzt alles gemacht, alles auf sich genommen, das Kind sagt, geht nicht. Dann geht die Beziehung am Arsch, das ist ja klar. Dann würde der Kontakt auch irgendwann abbrechen, das ist auch klar. Aber was macht das mit dem Kind dann, was da dann ein junger Erwachsener ist? Und dann kommt ja alles wieder hoch. Sicherlich. Ja. Also hat das Kind dann hinterher das Recht zu sagen, ihr seid schuld, dass es mir jetzt wieder schlecht geht? Und warum hat das Kind das Recht? Obwohl die Eltern doch eigentlich nur Unterstützung fordern, auch in dem Sinne, und sagen, hier, wir haben für dich, tu du für uns. Das ist ja eigentlich ein Geben und Nehmen innerhalb einer Familie. Also damit habe ich, mit der Frage habe ich das einzige generelle Problem, dass ich einfach Schuldfragen meistens nicht sehr konstruktiv finde. Oder also ne, ich glaube, ab dem Punkt, als Außenstehender hätte ich einfach, mein Interesse wäre nicht, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, du bist schuld. Ja. Ich glaube definitiv, das Kind ist nicht daran schuld. So, das steht für mich fest. Ob die Eltern schuld sind, dann kann man halt wieder irgendwie ja, was hatten die Eltern für eine Kindheit? Ne, kannst du sonst wie weit zurückgehen und Traumata hochschaufeln, ja, und sonst PDBS-Therapien was. PDBS-Therapien und hast du nicht gesehen. So, alles, ne? Das heißt, die Frage, sind die Eltern schuld in einem sozusagen starken Sinne, würde ich gar nichts zu sagen wollen. Mhm. Aber definitiv, die konkrete Situation geht dann nicht von dem Kind aus. Ja. So. Und die Handelnden waren die Eltern in dem Fall. Und ich sehe halt, ich weiß nicht, ob es diese rechtliche Grundlage gibt, diese Dinge zu tun. Ich weiß nicht, ob du da, okay, alles klar. Ich finde, diese rechtliche Grundlage sollte es nicht geben. Es gibt die eingeschränkt tatsächlich, wenn sich eine grobe Undankbarkeit später zeigt. Dann können Eltern Sachen, die lebenseinschneidend waren oder die das Leben massiv verändert haben, von den Kindern auch eingeschränkt zurückfordern. Wenn sich eine grobe Undankbarkeit zeigt. Das ist wie mit Geschenken, wenn ich dir was schenke. Du sagst hinterher zu mir, du Arschloch, sagen wir jetzt einfach mal. Dann kann ich sagen, ich möchte das zurückhaben. Kann ich zu dir zurückklagen. Das nennt sich dann grobe Undankbarkeit. Interessant. Weißt du zufällig, was der Maßstab ist? Also in dem Kindfall, was eine grobe Undankbarkeit sein? Das ist alles Einzelfallentscheidungen, klar, gerichtliche Entscheidungen. Und so also Arschloch sagen reicht wahrscheinlich nicht. Nein, das reicht nicht aus. Würde ich mal hoffen. Aber, es ist halt, das würde mich mal interessieren, weil du möchtest eine Diskussion, möchtest hören, darf das Kind das hinterher sagen? Da möchte ich jetzt von dir eine Meinung zu hören. Also jetzt nicht von wegen als Außenstehender, sondern wirklich, du bist die Freundin der Mutter, darf das Kind es. Du äußerst dich ja auch bei deiner besten Freundin, wie immer dazu. Darf das Kind sagen, dass die Eltern daran schuld sind, dass es ihm wieder schlecht geht? Nachdem diese ganze vorherige Situation alles schon war. Wir gehen mal ein paar Jahre später, das Kind ist jetzt erwachsen, hat Geld. Darf das Kind sagen, ihr seid jetzt schuld, dass es mir wieder schlecht geht? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum? Okay. Ich möchte mich nicht vor der Frage drücken. Ich glaube, das Kind darf das sagen. Okay, warum? So. Weil ich glaube, ab dem Moment, wo du dich entscheidest, ein Kind zu kriegen, auch wenn du nicht all diese Möglichkeiten überdenkst, erklärst du dich sozusagen damit einverstanden, das Risiko einzugehen, und du erklärst dich verantwortlich, diesen Menschen aufzuziehen und sonst was, und all diese Dinge, was auch immer da passieren kann, spielen damit rein. Das wäre sogar so, wenn das Kind Straftaten begeht. Ja. Jetzt sind wir dann noch nicht mal in so einer Situation, sondern auch so in einer Situation, wo das Kind eigentlich erstmal anscheinend nichts getan hat, so, und einfach gemobbt wurde und da unter extrem gelitten hat. Das heißt, ich würde da definitiv sagen, das Risiko gehst du ein als Elternteil oder so. Darf ich noch eine Frage reinwerfen, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen? Ja, klar. Also indirekt sind Eltern grundsätzlich verpflichtet, notfalls auch ihr komplettes eigenes Leben aufzugeben. Weiterführend, auch wenn das Kind schon weg ist. Für das Kind im Nachhinein. Halt, unter welchen Bedingungen nochmal? Wenn das Kind volljährig ist? Nee. Auf die vorherige Frage jetzt gesehen. Ja. Die Eltern fordern das Geld zurück, wenn das Kind volljährig ist. Ja. Du meinst gerade, das Kind darf sagen, ihr seid schuld, weil Eltern verpflichten sich ja mit der Geburt da indirekt zu. Ja. Also sind grundsätzlich alle Eltern verpflichtet, im Notfall ihr eigenes Leben komplett zu verschulden, zu versauen und auch darüber, über die Volljährigkeit hinaus zu haften, obwohl das Kind auch noch sagt, du bist schuld? Nein, das glaube ich nicht. Mhm. Aber die Eltern waren ja nicht... Achso doch, wir hatten wir hatten angenommen, es gibt eine Verpflichtung, dass die Eltern sich verschulden, oder? Wir hatten angenommen, es gibt Verpflichtungen dafür. Wir hatten auch angenommen, es gibt eine Verpflichtung, dass das zurückgefordert werden könnte, theoretisch. Kind sagt nein, ihr seid schuld, gibt Diskussionen, Streit und so weiter natürlich. Wir hatten dieses gesamte Spiel jetzt mal, Planspiel, sage ich jetzt mal, aufgebaut darum. Drumherum. Ja, okay. Deswegen, die Frage ist jetzt einfach nur, darf das Kind wirklich aus freiem Herzen ernsthaft, moralisch gesehen auch okay sagen, ihr seid jetzt schuld, dass es mir wieder schlecht geht. Ihr holt das hoch, ihr wollt, dass ich für euch Schulden abzahle. Das war die Frage dahinter. Ja, ich hatte nicht ausreichend im Bewusstsein, dass wir angenommen haben, dass die Eltern verpflichtet wurden, sich zu verschulden. Das verkompliziert die ganze Sache natürlich. Das waren ja diese zwei Optionen vorhin. Ja, ich erinnere mich schon. Ne? Ich habe ein Bewusstsein. Dann wird das Ganze komplizierter. Also ich würde immer noch sagen, dass es in dem Ausmaß im relevanten Kontext berechtigt ist, dass das Kind sagt, ihr seid schuld, dass es mir wieder schlecht geht. Aber es kann eben sein, dass die Gründe oder dass das in Kauf genommen werden muss oder in Kauf genommen werden kann. Also es sind ja zwei verschiedene Dinge zu sagen, ihr seid schuld, dass es mir schlecht geht, oder es sollte, also ihr habt keinen ausreichenden Grund, das zu verursachen, sozusagen. Ich glaube, in dem Fall müsste man die zwei Fragen unterscheiden. Ich würde immer noch sagen, naja, letztendlich, also die Eltern haben sich das verschuldet, außer ne, wir staffeln das Ganze noch weiter aus, die Eltern sind hochverschuldet und haben keine andere Möglichkeit und müssen sich irgendwie das Geld holen und so weiter. Ne, da kann man dann wieder rumdrehen, aber wenn ich erstmal mir das einfach ohne diese ganzen Ausstaffierungen vorstelle, dann würde ich sagen, die Eltern sind dann immer noch daran schuld, so. Aber dann wäre die Frage eben weniger klar, ob das, dann kommt es auf Details an oder auf die Umstände und so weiter, die Gesamtsituation, ob es trotzdem noch gerechtfertigt sein kann. Sozusagen, ob die Eltern trotzdem noch sagen, ja, das stimmt, aber... Ja, das finde ich aber, die Einstellung ist okay, finde ich auf jeden Fall. Kann ich mit leben. Man könnte jetzt rechtlich noch gesehen sagen, bist du der Meinung, dass Mobber noch bis zu Jahre später haften könnten für Folgeschäden? Aber das ist, denke ich mal, ein Thema für ein anderes Video. Weil ich bin einer, mit dem lieber kann man nicht diskutieren, leider. Ich bin dann immer weiter, bis ich zu meiner eigentlichen Frage komme. Ne, aber das fand ich jetzt so überhaupt nicht. Das war sehr stringent, das war sehr schön. Aber genau, das, ob die Mobber haften müssen, wäre noch echt nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber hey, ne, ich bin jeden Samstag hier. Ich komme gar nicht aus Hamburg. Ah, okay, dann ist das keine Option. Aber ich hatte mal Lust, was zu machen. Ja, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.